Ja, eben klang das in einem Gebet ja an. Es ist Allianz Gebetswoche. Seit vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht wie lange, wahrscheinlich schon über 100 Jahre, treffen sich Christen in Deutschland und auch weltweit in vielen Gemeinden, Städten Anfang, Mitte Januar zur Allianz Gebetswoche. Und so war es auch in dieser Woche. Eine Woche lang haben Christen aus unterschiedlichen Gemeinden gemeinsam gebetet. In Tosted gibt es sowas nicht, also das hier in Schneverding, das war für mich immer eine Überraschung, aber wo ich herkomme im Siegerland, da gab es das damals, als ich noch ein bisschen jünger war, quasi in jedem zweiten Dorf. Also auch in meiner Heimatgemeinde bzw. der damaligen Landeskirchengemeinschaft war das so, dass man sich wirklich jeden Abend da versammelt hat. Und der Ablauf war weitgehend ähnlich. Nach einer mehr oder weniger kurzen Einleitung gab es dann die Gebetsgemeinschaften so in drei Abschnitten. Einmal Lob und Dank, Bitte und dann Fürbitte. Und an jedem Abend wurde dann ein anderer gebraucht, der so die Leitung hatte. Und unser Gemeinschaftsleiter hat das dann wenige Wochen vorher eingeteilt. Die Personaldecke war dünn. Und ich glaube, es war Ende 86, dass dann der Gerhard Loos vor mir stand und sagte, am Freitagabend der Allianz Gebetswoche, da übernimmst du mal die Einleitung, drückte mir freundschaftlich die Vorbereitungshilfe in die Hand und sagte, du machst das schon. Ich war 16 Jahre alt. Und ich frage mich heute immer noch, woher er die Zuversicht genommen hat, dass er damit den jungen Leuten, die er, ich war nicht der Einzige, den er so im Laufe der Jahre so verdungen hat, da nicht nachhaltig schädigt. Aber es war wohl das erste Mal, dass ich dann öffentlich, mal abgesehen so vom Schülerbibelkreis oder der Jugendstunde, die Verkündigung in einer Gemeindeveranstaltung übernommen habe. Und deshalb erinnert mich das irgendwie bei jeder Allianz-Gebetswoche, wie das damals eigentlich so angefangen hat. Vielleicht war das auch ein geschützter Raum, dass man auch Fehler machen konnte. Also natürlich, keiner ist perfekt und ich bin ja auch kein Profi, wenn ich jetzt hier stehe. Also insofern habt Erbarmen. Im Laufe der Jahre ist es dann nicht dabei geblieben, das nur in der eigenen Gemeinde zu machen. Sicherlich auch ein Grund, warum ich jetzt hier stehe. Ich habe viele Jahre in einem Nachbardorf auch immer freitagsabends in der Allianz Gebetswoche da die Leitung gehabt. Und das Schöne war, der Gemeinschaftsleiter lockte dann im Anschluss mit einem gemeinsamen Abendessen und der war Nebenerwerbslandwirt, dann wurde schon mal ein Schwein geschlachtet und dann war der erste, da war der Schinken fertig und dann, es waren immer schöne Abende. Also vielleicht sind diese Abende stärker in Erinnerung geblieben als der eigentliche Gebetsabend, aber vielleicht eine Geschichte, da gab es einen älteren Bruder in dieser Gemeinde, der erkrankte immer stärker und der kam nicht ohne ein Sauerstoffgerät aus. Also hat dann immer seine Tasche mit seinem Sauerstoffgerät und er brauchte das in dieser Stunde mehrfach. Und dann hat er irgendwann gesagt, hey, das stört euch doch, ich kann die Stunden jetzt nicht mehr besuchen. Das kann ja nicht sein, mitten im Gebet muss ich auf einmal dieses Ding nutzen und ihr werdet da völlig irritiert. Und da haben die anderen unisono gesagt, nein, wir wollen, dass du dabei bist. Und das war teilweise, wenn der sich am Gebet beteiligte, war schon mal eine Minute zwischendurch Pause. Das musste erst mal als Spannung aushalten. Aber es war jedem wichtig, der ist dabei und der hat keine Stunde ausgelassen. Und das finde ich so beeindruckend, wenn man sich einig wird, worum man Gott bitten wird, dann gehört auch ein solcher Bruder dazu. Vielleicht so viel vorneweg als persönliche Bezug zu dieser Allianz Gebetswoche. In diesem Jahr lagen überwiegend Texte aus dem Epheserbrief zugrunde und für heute ist als Text vorgeschlagen Epheser 2, die Verse 4 bis 10 und das Predigtthema lautet Alles Gnade. Du hast im Eingangsvers aus dem Lehrtext von heute gelesen, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade, Johannes 1, Vers 16. Also auch das schließt hier wunderbar an. Ich lese uns diesen Abschnitt aus Epheser 2 nach der neuen Genfer Übersetzung. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr errettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Alles Gnade. Wenn wir über Gnade sprechen, dann bedarf es zunächst einer Diagnose, einer Bestandsaufnahme. Wenige Verse vor unserem Predigttext, nämlich in Kapitel 1, Vers 17, schreibt der Apostel Paulus Folgendes. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Gott immer besser kennenlernen. Das ist wohl einer der wesentlichen Gründe für die Verkündigung des Wortes Gottes und das ist einer der wesentlichen Punkte des Christseins überhaupt. Aber wir lernen dabei nicht dogmatische Sätze, so nach dem Motto, das musst du jetzt stumpf auswendig lernen, Katechismus, ich weiß nicht, wer das noch im Konfirmandenunterricht lernen musste. Ich meine, der ist im Übrigen gut, aber man hat manchmal den Eindruck, da geht es jetzt um das stumpfe Lernen dogmatischer Sätze. Hier geht es um etwas anderes. Hier geht es um das Kennenlernen und Erfahren des Wesens Gottes. Aber wie geht das? Wie lernen wir Gott immer besser kennen? Wie zeigt er sich? Und Jesus Christus hat gesagt, ich zeige euch den Vater im Himmel. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und so waren es die Apostel, die Jünger, die Jahre ihres Lebens mit Jesus geteilt haben und auch der Apostel Paulus, die der ersten Christenheit so eindringlich verkündigt haben, wer Jesus Christus ist und warum er in die Welt gekommen ist. Und die ersten Zuhörer, das waren solche, die eigentlich eingebunden waren in diese jüdische Religion, die sich als erwähltes Volk Gottes verstanden, aber die dann in Jesus den von Gott gesandten Retter erkennen durften. Wir kommen noch von Weihnachten her, ich meine, das ist jetzt noch keine 4 Wochen, da ist das in besonderer Weise Gegenstand der Verkündigung. Warum kommt Gott in diese Welt, in der Person Jesus Christus, das Kind dort im Stall in Bethlehem. Und das ist wichtig, dass man das jedes Jahr wiederholt und es ist auch wichtig, dass wir uns das abseits von Weihnachten im Jahresverlauf trotzdem immer mal wieder vor Augen führen. Und so ist das auch im Epheserbrief. In ganz besonderer Weise zeigt uns der Apostel Paulus die Bedeutung und Größe Jesu. Direkt im ersten Kapitel, die Verse 20 bis 22 beispielsweise. Und Jesus, der zeigt sich auch weiterhin. Er ist durch seinen Heiligen Geist lebendig in seiner Gemeinde. Und auch diese Gemeinde ist ein großes Wunder Gottes. Und wenn wir nun Gott immer besser kennenlernen, dann erkennen wir auch seine Heiligkeit. Seine Allmacht, seine Größe, aber dann erkennen wir auch, sehr schnell diese unglaublich große Diskrepanz, mit der unser Leben zu dieser Existenz Gottes steht. An anderer Stelle kamen Menschen in der Begegnung mit Gott zu der Erkenntnis, dass sie es als sündige Menschen nicht wert sind, dass er sich überhaupt mit ihnen befasst. Und ihre Diagnose über ihr Leben war klar: so wie ich bin, so wie ich lebe, entspreche ich den Vorstellungen Gottes überhaupt nicht. Gott hat es eigentlich gut mit mir gemeint. Er hat mir so viel mit auf den Weg gegeben, wie mein Leben gelingen kann, aber ich habe es nicht gewollt. Die Realität meines Lebens unterscheidet sich zu 100% vom Willen Gottes. Ich trete fortwährend seinen Willen mit Füßen und orientiere mich an eigenen Maßstäben. Und dann, im Lichte Gottes, muss ich erkennen und akzeptieren, dass ich damit nur eins verdient habe, nämlich den Zorn Gottes. So bringt es Paulus am Anfang unseres Kapitels, was ich eben gelesen habe, zum Ausdruck. Sogar noch deutlicher wird er, wenn er sagt, es geht nicht nur um die Taten, sondern unser ganzes Wesen, unser ganzer Charakter, unser ganzes Sein steht im Widerspruch zu Gott. Fassen wir zusammen zur Diagnose, zur Bestandsaufnahme. Die Ausgangslage des natürlichen Menschen ist, er ist tot. Tot durch die Verfehlung und Sünden, geleitet durch Selbstsucht, und er hat nichts anderes verdient als den Zorn Gottes. Und dann kommt unser Text heute. Das große Aber Gottes. In nahezu allen Übersetzungen steht am Anfang dieses Verses 4 die Formulierung Aber Gott. Ausgerechnet die eben gelesene Übersetzung sagt es etwas anders. Da steht doch Gott. Jetzt kann man sagen doch und aber. Das ist sprachlich verwandt oder will sinngemäß das Gleiche. Also ich habe mal geguckt, von Luther bis Elberfelder, überall steht da sonst aber. Auch die englischen Übersetzungen sagen es but. Und das würde ich so als das göttliche Aber bezeichnen. Da gibt es einerseits diese ernüchternde, geradezu ausweglose Bestandsaufnahme und dann kommt das göttliche Aber. Und wenn dieses Aber erscheint, dann ist es wert, innezuhalten und sich damit intensiver zu befassen. Wir haben eben gesagt, das Fazit war Tod durch Verfehlung und Sünden. Was ist der Gegensatz von Tod? Wie komme ich vom Tod zum Leben? Das ist ja das, warum wir eben auch Johannes 3 als Schriftlesung, da geht es genau um dieses Thema. Und unser Predigttext, der sagt das ganz deutlich. Nun aber sind wir zusammen mit Christus lebendig gemacht und zusammen mit Christus vom Tod auferweckt. Und jetzt, das geht noch weiter. Zusammen mit Christus schon jetzt einen Platz im Himmel. Also der Kontrast, der kann gar nicht größer sein. Ja? Also Tod in Übertretungen und Verfehlungen, geleitet durch Selbstsucht, nichts anders verdient als den Zorn Gottes. Und dann kommt das göttliche Aber, zusammen mit Christus, lebendig, vom Tod auferweckt und schon jetzt einen Platz im Himmel. Also ich versuche mir das verstandesmäßig irgendwie zu erfassen. Das gelingt kaum. Ja, das gelingt überhaupt nicht. Also vom Tod zum Leben. Also größer können die Extreme gar nicht sein. Wir sind nicht irgendwie ein bisschen tot und das wäre dann noch so ein Restleben drin. Nein, absolut untauglich für den Himmel. Und jetzt mit Christus lebendig gemacht, vom Tod auferweckt und schon mit Christus einen Platz im Himmel. Und wie geht das? Wie geht das? Wie kriege ich das in den Kopf? Oder auch in mein Herz? So muss ich fragen. Das sagt der erste Vers. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Dahinter steht Gottes unbegreiflich großes Erbarmen. Und im gleichen Text, gleichen Vers steht drin, aber er hat uns so sehr geliebt. Gottes große Liebe. Und wir lesen in Vers 5, ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet werdet. Unbegreiflich großes Erbarmen, Gottes große Liebe und nichts als Gnade. Diese drei Punkte sind Wesensmerkmale Gottes. Das kommt aus Gott heraus. So geht das. Aber warum? Das ist die nächste Frage. Nach dem Wie kommt die Frage, warum macht Gott das denn? Auch das sagt dieser Predigttext heute. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Gott will das zeigen, wie er ist. Es liegt nicht an uns und es ist nichts in uns, dass Gott gnädig ist. Vers 8, ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Er will es zeigen, es liegt nicht an uns, es ist ausschließlich in ihm verankert. Er ist vollkommen souverän in seinem Handeln und wir verdanken unsere Rettung nicht uns selbst, sie ist ausschließlich Geschenk Gottes. Und dieses Geschenk, das bietet er uns an. Und Vers 8 sagt, sie ist Geschenk Gottes, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Dieser Glaube, das Vertrauen, dieses einfache Annehmen, das ist die Art und Weise, wie wir die Rettung erfassen und annehmen können. Eigentlich ist dieser kurze Textabschnitt ein durch und durch reformatorischer Text. Christus allein, allein aus Gnade und allein durch den Glauben. Nichts anderes, ein unglaubliches Geschenk, alles Gnade. Also in der neuen Genfer Übersetzung ist dieser Abschnitt tatsächlich überschrieben mit geschenkte Gnade. Gnade ist nicht abstrakt. Gnade, die Gott gibt, ja, er gibt sie. Er sagt nicht, ich bin ein Gott voller Gnade, aber ihr kriegt sie nicht. So ist er nicht. Sondern er will sie an den Mann, an die Frau bringen. Und er bietet uns das an. Und wir brauchen nur zu glauben, nur Vertrauen. Und dann kommt dieses göttliche Aber ja zum Gegenpol zu dieser ernüchternden, zu dieser vernichtenden Bestandsaufnahme. Aber wie geht es jetzt weiter? In Vers 10, da knüpft Paulus an einen Vers aus dem vorangegangenen Kapitel an. Und da heißt es, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Gott ist nicht nur irgendwo da oben ganz weit weg. Er ist mit seiner Kraft in der Gemeinde bei den Glaubenden am Werk. Ja, der ist nicht untätig. Der sitzt da nicht und sagt, lass die mal machen. Sondern er ist am Werk. Also seine überwältigend große Kraft, die betrifft nicht nur unsere Errettung, die wir eben in den Blick genommen haben, sondern auch wie es in diesem geschenkten neuen und ewigen Leben bereits jetzt hier auf der Erde weitergeht. Und der Vers 10 sagt, alles was wir sind, ist Gottes Werk. Ich lese ihn nochmal, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereite auszuführen. Vielleicht kennen manche diesen Vers eher in der Luther-Übersetzung. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ein unglaublich verschachtelter Vers, aber der hat's in sich. Unser Leben hat ganz klar eine Bestimmung auf Gott, den Schöpfer, hin. Aber auch unser geistliches Leben in Christus hat eine Bestimmung zur Verherrlichung Gottes. Darum geht es, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir ihn verherrlichen mit dem, wie wir sind, was wir tun, was wir sagen, was wir denken, wie wir anderen Menschen zugewandt sind. Und wir dürfen und wir können sogar tun, was gut und richtig ist in Gottes Augen. Unsere Taten, die sind dann keine fromme Leistung, sondern auch hier sagt der Apostel Paulus, es ist auch das ein Geschenk. Gott hat die Werke und Früchte des Geistes bereits vorbereitet. Nicht wir müssen die irgendwie aus dem Boden stammen, sondern er hat sie schon vorbereitet, dass wir sie annehmen und darin wandeln. Und dieser Vers 10, ja, den habe ich irgendwann mal auswendig gelernt, der verfolgt mich schon ähnlich lange wie meine erste Verkündigung damals während der Allianz Gebetswoche in meiner Heimatgemeinde. Zu dieser Zeit, Mitte, Ende der 80er, war ein christlicher amerikanischer Sänger, Keith Green, recht populär. Ich weiß nicht, wer den hier kennt. Vielfach ist er in Vergessenheit geraten. Keith ist leider bereits 1982 mit 38 Jahren bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückt. Der Mann war nicht nur Sänger, der war auch ein glühender Evangelist. Also der hat in seiner Generation tausende und abertausende Menschen erreicht mit dem Evangelium. Und manche Lieder von ihm und seiner Frau Melody Green haben auch den Einzug in unsere Liederbücher genommen. Beispielsweise ein Lied, Er ist der Erlöser, ist im grünen Liederbuch drin. Und in einem seiner Lieder, If You Love the Lord, wenn du den Herrn liebst, da gibt es Auszüge aus diesem Vers 10 aus Epheser 2 im Refrain. Wenn du den Herrn liebst, dann wirst du seinen Willen für dich lieben, so singt er dort. Anstatt Fragen zu stellen nach dem Warum, wirst du ihn preisen dafür, durch welche Phasen deines Lebens er dich durchbringt. Und wenn du den Herrn liebst, dann wirst du auch seine heiligen Befehle lieben, dann wirst du dich an seinem Wort erfreuen und alles, was du tust, wird Bestand haben. Wer wird denn heute noch solche Lieder texten oder formulieren? Ich finde die in ihrer Entschiedenheit so unglaublich. Ja, und das hat mich damals bewegt nachzudenken. Was hat das mit diesem Vers 10 auf sich? Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Für mich bin ich immer noch nicht am Ende, diesen zu verstehen, aber ich bin inzwischen an dem Punkt zu sagen, Gott schenkt mir auch, wie ich mein Leben gestalten kann. Ich kann mir meine Errettung nicht verdienen. Ich kann mir auch nachfolgend in meinem Wandel als Christ den Himmel nicht neu verdienen. Selbst da schafft er alle Voraussetzungen, dass Nachfolge gelingen kann. Und er ist an meiner Seite. Er ist da. Er bietet mir das an. Und manchmal betrachte ich das wie so ein paar große Gummistiefel, wo man reinsteigen kann und dann kannst du losgehen. Und Gott hat die dahingestellt. Das ist vielleicht kein gutes Bild, aber was macht er da? Er möchte mich vor Krampf bewahren, wieder in eine Leistungsorientierung zurückzufallen, zu sagen, ich muss aber doch, nein, ich kann es an keiner Stelle. Er schafft es in mir durch seinen Geist. Und alles, was ich tun und lassen kann, ist dann getragen von seiner Gnade. Und wenn man dann über Aspekte spricht von Heiligung, das ist ja wohl die Vokabel, die das beschreibt, dann fällt mir das Wort eines Bruders aus dem Siegerland ein, mit dem ich meine Jungschaft-Freizeit machte. Der sagte, Heiligung bedeutet für mich, jeden Tag mehr zu erkennen, wie bitter nötig ich die Vergebung und Gnade unseres Gottes brauche. Und das, finde ich, kann ich bis heute noch 1:1 unterschreiben. Und das ist auch in diesem Text mit angelegt. Und deshalb wünsche ich uns allen, dass wir über die Gnade konkreter wieder nachdenken, zu sagen, sie ist mir geschenkt und was macht die eigentlich in meinem Leben, dass ich dafür dankbar bin und dass ich von dieser Gnade gerne weitersage, weil ich möchte, dass andere aus dem rauskommen, dass sie sich selber den Himmel und das Gelingen des Lebens verdienen wollen und das, wovon ich ja weiß, dass es nicht hinhauen wird und dass sie auch diese Erfahrung machen. Gott schenkt uns alles und wie der Lehrtext von heute sagt, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade und Gnade. Und das wünsche ich uns, dass wir das wirklich nehmen. Ja, dass wir diese Gnade nehmen. Gott segne uns dabei. Amen. Ich möchte beten. Lieber Herr, vielen Dank. Wir danken dir von Herzen, dass du gnädig bist, dass das dein Wesen ist, die Liebe, die Güte, dein Erbarmen, die Gnade und dass du beschlossen hast, unserem Verlorensein, unserem Tod, dein göttliches Aber in Jesus Christus gegenüberzustellen. Und du bietest uns das Leben und du willst, dass wir vom Tod zum Leben kommen. Ach, dass wir das annehmen, dass das die Grundlage unseres Lebens ist und dass wir davon weitersagen und andere Menschen das auch erfahren. Herr, lass dieses Wort weiter mit uns gehen und dass du unser Leben bist. Amen. Wir singen zum Abschluss, Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf.